Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen. Dieser Podcast ist für alle, die schon erfolgreich entrümpelt haben. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Sie wissen nun, was Sie daheim haben, und das ist ein unglaublicher Mehrwert. Sie werden entdeckt haben, wie viel Sie doppelt haben, wie viele Sachen Sie nicht gebraucht haben, wahrscheinlich nie wieder brauchen, und Sie sind nur noch umgeben von Dingen, die Sie glücklich machen. Sehr schön. Jetzt haben wir unsere Dinge und trotzdem will nicht so richtig Ordnung einkehren. Das Problem ist, dass die Dinge nicht an ihrem Platz sind. Wenn wir Ordnung haben wollen, muss jedes Teil in unserem Haushalt einen Platz haben. Jedes Ding liegt an seinem Platz. Wenn dieses Teil seinen Platz verlässt, muss es wieder dahin zurückkehren. Das heißt, wir müssen es wieder dahin zurücklegen. Und sollte ein neues Ding unser Zuhause betreten, dann sollten wir den Platz vor der Anschaffung festlegen, es sofort dahin tun und dann natürlich, sobald wir es wegnehmen, auch wieder zurückbringen. Für euch heißt es jetzt, jedem Ding müsst ihr einen Platz zuweisen und die Dinge dorthin schaffen. Dann ist die Wohnung erstmal ordentlich. Problem ist weiterhin, dass wir wahrscheinlich die Dinge nicht mehr zuverlässig an ihren Platz zurückbringen nach Gebrauch, sonst wären wir wahrscheinlich nicht unordentlich. Wie schaffen wir es also, dass die Dinge immer wieder an ihren Platz zurückfinden? Ganz einfach eigentlich, indem ich sie einfach nach dem Gebrauch wieder dorthin zurücklege. Dazu brauche ich zwei Sachen. Einmal Zeit. Die ist aber sehr, sehr gering und viel weniger als die Zeit, die ich normalerweise für das Suchen aufwende. Und was viel schwieriger ist, ich brauche dazu Motivation. Motivation, das Ding wieder an seinen Platz zu legen. Und weil wir auch da wieder Ausreden haben, wie zum Beispiel, ich könnte es später nochmal gebrauchen, ich lege es noch nicht zurück, oh, ich habe gerade Wichtigeres zu tun, ich muss schnell los, oder einfach nur, weil man zu faul ist, weil man gerade so bequem auf dem Sofa liegt. Genau das sind natürlich die Gründe, warum wir unordentlich sind. Wenn wir also jetzt lernen wollen, ordentlich zu werden, müssen wir an die Motivation rangehen. Und da habe ich natürlich wie immer einen kleinen Trick, den ich selber bei mir ausprobiert habe. Dieses kleine Spiel oder der kleine Trick geht immer, egal wie unordentlich die Wohnung ist. Und zwar heißt es, dreimal am Tag für 5 Minuten die Dinge an ihren Platz zurückbringen. Was brauche ich dazu? Eine Stoppuhr, die hat ja mittlerweile jeder in seinem Smartphone. Dann dreimal am Tag 5 Minuten Zeit. Ich denke, die hat auch jeder. Und gewisse Anker, damit ich mich auch daran erinnere, das zu tun. Die Anker können sein nach dem Aufstehen, wenn ich nach Hause komme, vor oder nach dem Abendessen, vor meinem Film, den ich vielleicht 20.15 Uhr anschaue oder vor einer Serie, vor dem Zähneputzen oder vor dem Zubettgehen oder gerne auch andere Anker. Meine Anker waren, wenn ich nach Hause komme, wollte ich aufräumen, dann bevor ich mit dem Abendessen beginne und nach dem Abendessen. Habe ich aber meistens gar nicht gebraucht, weil ich schon davor soweit war. Also ich war sehr motiviert, ich hatte so Spaß dran, dass ich meistens morgens schon 5 Minuten gemacht habe. Als ich heimgekommen bin, nochmal 5 Minuten und dann ziemlich direkt irgendwann nochmal 5 Minuten. Ich habe dann PC-Arbeit gemacht und als Pause habe ich dann nochmal 5 Minuten eingebaut, so dass ich bis zum Abendessen eigentlich schon meine 3-mal weg hatte. Was habe ich denn so alles gemacht? Ich habe Pappkartons, die rumstanden, in den Müll getan. Ich habe ein Kartenspiel, das rumlag, in unser Spieleregal getan. Ich habe einen Haufen voller Papiere und ich bin mir sicher, den hast du auch. Und zwar mit Papieren, die eine Entscheidung fordern. Und da hatte ich zum Beispiel eine Urlaubskarte und da habe ich mich dann per Facebook bedankt und dann mir die nochmal nett durchgelesen und dann mich von ihr verabschiedet, das heißt in die runde Ablage. Dann hatte ich einen Brief an die Versicherung von meiner Zahnreinigung. Da hat die Adresse noch gefehlt und natürlich mit meiner guten Büroorganisation hatte ich innerhalb von 10 Sekunden die Adresse sofort zur Hand, habe sie draufgeschrieben und fertig ist der Brief. Ich habe Schuhe ins Schuhregal zurückgebracht, ich habe Jacken richtig aufgehängt, ich habe Schals versorgt in meinen Kleiderschrank und so weiter und so fort. Das Schöne war, mir hat es wirklich richtig Spaß gemacht. Gerade mit diesen 5 Minuten, die habe ich manchmal dann auf 7 Minuten noch erweitert. Es hat richtig viel Spaß gemacht, weil ich eben auch wusste, das ist zeitlich begrenzt und ich muss jetzt nicht aufräumen, bis wirklich alles aufgeräumt ist. Über das Ergebnis war ich sehr überrascht. Es sind noch nicht mal 3 Tage vergangen, da habe ich angefangen, Unordnung zu sehen. Also das gab es bei mir gar nicht, dass ich davor wirklich so in den Raum gekommen bin und gesehen habe, okay, hier stehen Kartons rum, die könnte ich wegräumen, da steht noch ein Glas von gestern. Ich habe wirklich angefangen, Unordnung zu sehen und die dann auch direkt aufzuräumen. Und das nach 3 Tagen, das hat mich schon sehr fasziniert. Das heißt, nach den 3 Tagen habe ich das mit den 5 Minuten eigentlich gar nicht mehr gemacht, sondern ich war irgendwie ständig am Aufräumen, aber nicht unangenehm. Wirklich so beim Vorbeilaufen schnell das Glas mitgenommen, schnell die Papiere versorgt, irgendwas erledigt und habe dann die 5 Minuten nur mal zwischenrein gemacht, gerade für meine Papierberge, sage ich mal, die man einfach nicht so gern macht. Und da habe ich es dann ab und zu noch gebraucht und habe mich aber auch super wohl danach gefühlt, wenn ich einfach meine Berge abtrage und da dann Platz habe. Angefangen habe ich damit vor genau 3 Wochen. Wie sieht's jetzt aus? Es sieht verdammt gut aus. Also ich bin sehr überrascht. Es war nicht so, dass meine Wohnung wirklich vermüllt war, aber ich hatte so einen Bereich, ich sag mal so mein Büro, und da sah es schon immer irgendwie sehr unschön aus zum Teil. Und da sieht es jetzt gut aus. Und auch dieser allgemeine Müll, dieses ein Glas steht rum, eine Flasche steht rum, da stehen Kartons, die in den Keller müssen. Einfach diese unangenehme Unordnung, die mir auch unangenehm war, wenn jemand zu Besuch war, die ist jetzt verschwunden. Und jetzt habe ich spontan Besuch bekommen gestern. Und das Schöne war, sie ist reingekommen, Tür stand offen, also es war ganz, ganz spontan. Und ich habe mich überhaupt nicht geschämt, weil irgendwas rumstand, weil wirklich nichts rumstand. Und das war eine sehr schöne Belohnung für mich. Also, eure Aufgabe, falls ihr wollt, für die nächsten Tage heißt, den Dingen einen Platz zu weisen, dann sich 3-mal am Tag einen Anker aussuchen und da für 5 Minuten die Dinge an ihren Platz zurückbringen. Damit wir uns noch vorstellen können, was Ordnung ist, habe ich hier ein paar Beispiele aufgelistet, wie denn ein ordentlicher Mensch so seinen Tag durchlebt. Wenn ich morgens mein Outfit aus dem Schrank geholt habe, schließe ich den Schrank wieder. Wenn ich die Creme aus dem Badschrank geholt habe, stelle ich sie wieder zurück. Wenn ich mein Fahrrad mit dem Werkzeug repariert habe, lege ich das Werkzeug wieder zurück. Wenn ich es noch nicht geschafft habe, schaue ich, wann ich weitermache und lege das Werkzeug trotzdem wieder zurück. Wenn ich die Cola aus dem Kühlschrank hole, stelle ich sie wieder zurück, auch wenn ich nachher eventuell nochmal ein Glas trinken möchte. Wenn ich abends zu Bett gehe, stelle ich das Glas in die Spülmaschine. Wenn ich vor dem Fernseher gegessen und getrunken habe und danach ins Bett möchte, räume ich erst noch mein Geschirr in die Geschirrspülmaschine und wische den Tisch ab. Klingt sehr einfach, schaffen wir aber meistens nicht. Aber ich bin mir sicher, mit den kleinen Tricks, die Sie die nächsten Tage anwenden werden, schaffen Sie das auch irgendwann. Im nächsten Podcast wollen wir darüber reden, wie Krusch, Plunder und Gerümpel erst gar nicht in unsere Wohnung kommt. Weil das ist ja der zweite Problem, dass wir zu viele neue Dinge wieder kaufen, weil wir jetzt endlich Platz haben. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil es dann irgendwann wieder wie vorher aussieht. Unordentlich. Darüber reden wir im nächsten Podcast. Ich freue mich auf euch. Bis dann, eure Annette Heim. Tschüss.